Abschnitt 2. Das freut mich. Ich werde Ihnen nun noch ein paar wesentliche Komplikationen erklären, die bei den Narkoseformen auftreten können. Muss das wirklich sein? Das muss sein. Ich glaube auch, dass es besser ist, wenn Sie die Abläufe und möglichen Probleme kennen, als wenn alles im Dunkeln liegt. Also, bei der Vollnarkose lege ich Ihnen einen Tubus in die Luftröhre und dabei kann es sein, dass Sie nachher Schluckbeschwerden haben oder ein wenig heiser sind. In seltenen Fällen kann es zu Verletzungen der Stimmbänder kommen. Dies erwarte ich bei Ihnen überhaupt nicht, da Sie den Mund sehr weit öffnen können. Das will ich auch nicht hoffen. Wissen Sie, ich singe nämlich im Gemeindechor. Seien Sie völlig beruhigt. Was kann noch passieren? Man kann Zähne beschädigen. Das gilt vor allem dann, wenn Sie lockere Zähne haben oder den Mund nicht richtig öffnen können. Ich habe ja oben eine Prothese. Genau, die sollten Sie bitte vor der Operation herausnehmen. Sie dürfen morgen früh bis um 5 Uhr klare Flüssigkeit zu sich nehmen. Darf sie heute Nacht noch was trinken? Ja, das dürfen Sie, Frau Heim. Es ist uns sogar sehr lieb, wenn Sie so lange wie erlaubt trinken. Ab 5 Uhr müssen Sie dann aber nüchtern bleiben. Also weder essen, was bei Ihnen sowieso nicht in Frage kommt, noch trinken, weil sonst die Gefahr besteht, dass Mageninhalt über die Speiseröhre zurückfließen kann und in die Lunge gelangt. Und dies kann zu einer sehr schwerwiegenden Lungenentzündung führen. Das nennt man doch Aspiration, nicht wahr? Genau, Herr Heim. Und die Folge ist dann die Aspirationspneumonie.